Dann heute erkläre ich nur sogenannte Nidana. Nidana heißt Hintergrund oder Ursache für diese Sutta. Der Buddha, wenn er lehrt, er hat immer einen Grund dafür. Er lehrt nicht, wenn kein Grund dafür ist. Und dieser Grund dann heißt Nidana. Und der Grund für diese Sutta war, so mindestens die Tradition sagt, in Savati, vor kurzem haben wir über Savati gesprochen, wurden 500 Mönche, 500 im Buddhismus nehmen sie nicht wörtlich, 500 wird angewendet in der indischen Literatur, um viel zu sagen. Das heißt nicht, dass sie wirklich 500 waren, aber das heißt, dass sie ziemlich viel waren, vielleicht 55, wer weiß. Aber man sagt viel 500. Also 500 Mönche wurden neu ordiniert und sie wünschten, sie waren sehr, sehr eifrig, den Weg zu verwirklichen. Dann haben sie sich in der Nähe von Savati, das heißt vielleicht 2 Tage weg von Savati, haben sie einen Ort gefunden, wo es Wald gab, wo es ein Dorf in der Nähe war, wo die Leute sehr freigebig waren und wollten sie unterstützen. Also ideal, große Bäume, Wald, Dorf mit Bevölkerung, das sehr freigebig und unterstützen will. So haben sie sich dort niedergelassen für die Periode von Regnen, Wasser. Und sie haben sich gebaut, kleine Hütten unter den Bäumen, mit Blättern und mit Bambus. Und dort wollten sie Wasser, die Regenzeit verbringen. Und jetzt in den großen Bäumen, wer wohnt in den großen Bäumen? Die verschiedenen Gottheiten in Indien, in Vietnam bestimmt auch, werden die großen Bäume verehrt, ne, von dem Volk. Man glaubt, dass sie auch die Bleiben sind von den Gottheiten, die dort wohnen. Und da wohnten die Gottheiten und indem die Mönche haben unter ihren Bleiben Pipi gemacht und Kaka gemacht, dann haben sie sehr, sehr geärgert. Und in der Nacht, die Gottheiten können Gestalten ändern, dann haben sie dann sich gezeigt in sehr, sehr furchtbaren Formen und sie wollten sie wegjagen. Und dass sie erfolgreich auch gemacht haben, die alle Mönche hatten Angst und konnten es nicht mehr tolerieren. Jede Nacht haben sie schlechte Träume gemacht und schreckliche Gestalten gesehen. Dann mit zitternden Zähnen sind sie weggelaufen und zurück zu Buddha fragen, was können wir tun? Jetzt wir sind verfolgt von diesen Gestalten, die in schrecklichen Formen erscheinen. Und dann der Buddha lernte diese Metta-Sutta und sagte, ihr Mönche, geht zurück, macht keinen Unsinn, machen sie Pipi und Kaka weit weg von den Bäumen, dann machen sie einen Platz für Toilette. In Indien noch heutzutage, sie machen draußen viele. Vielleicht haben sie gesehen, am Rand der Straße und so. Viele Häuser haben keine Toiletten, noch heute. Und dann sie haben tichtig rezitiert und da nach Sinn von diesem Sutra dann auch gelebt. Und diese schreckliche Gestalten wurden dann Freunde und haben sie geschützt, dass sie in Ruhe und in Sicherheit leben. Und am Ende von Wasser sind sie alle erleuchtet geworden, indem sie nach dem Sinn von dieser Sutta gelebt und geübt haben. Und wie wird man im Buddhismus erleuchtet? Was ist die? Wie wird man zu dem wachen Zustand kommen? Man übt was? Man übt Sila, Samadhi und Panya. Man übt Ethik, Konzentration und Weisheit. Und hier dieses Sutta erklärt, wie man durch Liebe sich befreit im Sinne von drei Lehren, also Lehre von Sila, Samadhi und Panya. Ganze buddhistische Lehre kann man zusammenfassen als die drei Lehren von Ethik, von Konzentration und von Weisheit. Jetzt, indem man sich befreien möchte, dann muss man die drei meistern. Ethik, Konzentration, Weisheit. Nur dann kann man zu Klarheit kommen. Und genau diese Sutta auch kann man in drei Teile verteilen. Erster Teil von Anfang bis Mitte von dritten Vers bis Nachakudam Samachare Kinchi Yenya Vinyu Pare Upavadeyum. Dieser Teil erklärt die Tugenden oder ethische Benehmen, das man braucht, damit man Metta im Sinne von Befreiung üben kann. Dann wichtigste Teil von Meditation über Liebe ist dann Konzentration. Und Konzentration ist erklärt von Mitte von dritten Vers praktisch bis zu Ende von neunten Vers. Brahmam etam viharam idam ahu. Und dann die Erklärung von Weisheit ist sehr kurz, das ist nur zehnte Vers. Also indem man sich durch Liebe befreien möchte, dann übt man die Shiksha, die Lehre von Tugend im Sinne von ethischem Verhalten, lernt man Konzentration und lernt man Weisheit. Und jetzt ich schlage vor, indem die Zeit läuft. Wir rezitieren die drei Suttas und morgen, ich werde dann erklären die Bedeutung, angefangen mit dem Sila-Teil, mit den Tugenden, die man üben soll, indem man sich durch Liebe befreien möchte. Falls man diese Tugenden nicht hat, wird man es sehr, sehr schwer finden, diese Metta, Liebe im Sinne von Metta, also selbstlose Liebe zu üben. Und morgen werden wir erklären, warum. Und auch hier finden wir Folge, die immer die nächste Tugend ist, dann Folge von der Tugend, das vor preceding, wie sagt man? Vorhergehende. Vorgehende. Vorhergehende. Vorhergehende, okay. Und jetzt rezitieren wir erst auf Pali, dann auf Deutsch. Dann rezitieren wir Mantra des großen Mitgefühls von Avalokiteshvara, damit wir sehen, wie sich diese Theravada Zugang zu dieser Meditation mit Mahayana unterscheidet. In Mahayana wird dann Mitgefühl so absorbiert, indem man über Avalokiteshvara meditiert und über die Tugenden von Avalokiteshvara. Hier Metta sind Tugenden, die man braucht, um Metta zu üben. Dann diese Tugenden werden dann personifiziert. Personifiziert. Personalized. Personifiziert. In eine Person projiziert sozusagen. Ja, personifiziert. Ist okay. Werden personifiziert in dem Gestalt von Avalokiteshvara. Das ist so Verkörperung von diesen Tugenden. Wenn man über Avalokiteshvara meditiert, man meditiert über die Tugenden, die mit Mitgefühl verbunden sind. Das heißt, Avalokiteshvara ist Verkörperung von diesen Tugenden. In Mahayana, wenn man über Tugenden meditiert, man meditiert über Verkörperung von diesen Tugenden in verschiedenen Bodhisattvas, die diese Tugenden darstellen. Indem man diese Tugenden personifiziert, ist es viel leichter, sich zu den Tugenden beziehen, als wenn es abstrakt erklärt wird. Das ist dann Mahayana, benutzt dann die Mittel. Mahayana unterscheidet sich von Grundlehre, indem es Mittel benutzt, damit diese Grundlehre in volle Breite absorbiert wird. Und am letzten Ende rezitieren wir Pragya Paramita Hridaya Sutra, Herz Sutra, das eigentlich ist Essenz von der Lehre von transzendentaler Weisheit, die weiterentwickelt ist in 100 Versen, in 800 Versen, in 25.000 Versen und größte in 100.000 Versen, dieselbe Prinzipien, die wir da haben, eigentlich werden immer und immer weiterentwickelt durch verschiedene Mittel, Logik, die erklärt eigentlich, was wir da im Kurzen, was da im Kurzen gesagt wird. da diese Mantra des großen Mitgefühls von Avalokiteshvara hat keine Übersetzung, dann ich werde in den nächsten Tagen es vielleicht kurz übersetzen ins Deutsch, in dem es auch wichtig ist für unser Verständnis. So rezitieren wir, haben wir die deutsche Übersetzung? Ja. Zuerst auf Pali rezitieren wir Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Karaniya matta kusalene yantang santang padam abhisamecce sako uju che suju che suvacho chasse mudu anatimani santu sako che suvaroche apakicho che salahukavuti santindriyo che nipakoche apangabo kulesu ananugindo Nachakundang samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum sukino vakhyamino hantu sambe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava tavarava amavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulla dittava eva ditta ye chadure vasanti avidure bhutava sambhavesi va sambe satta bhavantu sukitatta naparo param nikumbete na atimanyete katamchinam kamchi Vyāro sanā patika sanyā nānyā manyasa dukham vichayye Mātā yatā niyam puttam āyusā eka puttam anurakhe Evampi sababhūte sumānasam bhāvaye aparimāna Mettañca sabbalokasmin manasam bhāvaye aparimānam Udanga doce tiriance asambhadam averam asapattam kittam charam nisinnova sayanova yavatassa vigatam indua eatam satim aditteye brahmam etam viharam idamaho dittin chanu paggama silava dasanena sampanno Kame suvineya gedham nahi jatu gambaseya punare titi. Jetzt auf Deutsch. Wem klar geworden, dass der Frieden des Geistes das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht, gewissenhaft, freundlich, sanft und ohne Stolz. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel geschäftig und bedürfnislos. Die Sinne still, klar der Verstand, nicht dreist, nicht gierig sei sein Verhalten. Auch nicht im Kleisten soll er sich vergehren, wofür ihn Verständige tadeln könnten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, geworden oder werden, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen, aus Ärger oder Überwollen wünsche man keinen irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken, ohne Hass, ohne Freundschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten und nach allen Seiten.

Wir atmen ein eine schwarze Wolke und wir visualisieren alle Wesen ohne Ende und wir akzeptieren das Leiden von allen Wesen in Gestalt von schwarzen Wolke, die in uns hinein strömt. Dann mit Ausatmen wir wünschen allen Wesen ohne Ende in allen Welten, in allen Richtungen, dass sie glücklich sind, und wir ausatmen weiße Wolke, die sich verbreitet in allen Richtungen, und das alles, damit wir dann bisschen von dem Sinn von Pragyaparamita verstehen. Das alles wird reflektiert in einem Geist, der wie ein endloser Raum ist, wie ein Spiegel ist, der kann alles absorbieren, indem sich der nicht weiß ist, nicht schwarz ist, aber kann alle Farben, alle Gestalten, alle Formen einnehmen. Also wir konzentrieren uns auf Geist, Leerheit des Geistes, und wir visualisieren schwarze Wolke im Sinne von Leiden von allen Wesen, das wir akzeptieren, und weiße Wolke in Gestalt von Glückseligkeit von allen Wesen, das wir geben. Und das alles geschieht in einem Geist, das ohne Grenzen, so wie Raum, man sich vorstellt, der alles sozusagen umarmen kann. Und so machen wir diese Meditation. Sehr schöne Meditation, und dann übergeben wir Verdienst an alle Wesen, und dann nach 9 wir werden uns zurückziehen, damit wir morgen mit Energie und mit Kraft Qigong und Meditation üben, und damit wir mit Kraft auch neue Sachen lernen. Dann morgen allmählich gehen wir zum zweiten Schritt von dieser Meditation, brechen von den Grenzen. Indem der erste Schritt wird immer wieder und wieder geübt, vor dem zweiten und dritten Schritt, dann sie lernen das, indem sie auch die anderen Schritte üben. Okay, dann machen wir Lodong Meditation. So, wir übergeben Verdienst für das Gut, um das wir uns bemüht haben, für Wohl von allen Wesen, auch vietnamesisch. Yen Tse Kung Te Phu. Wie sagt man auf vietnamesisch? Nguyện đem công đức này hướng về tâm tân ca, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam ich rezitiere auf Pali bisschen. Eta vata cha amehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatistiya Eta vata cha amehi sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha amehi sambadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta cha bhumatta deva naga mahidika punyantang anumoditva Chiramrakantuloka Sasana. Aka Satta Chavumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantudesana. Aka Satta Chavumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantutumampara. Sabhi Tiyo Vivajantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavat Tvantarayo Sukhi Digayuku Bhava Bhavatu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sabha Buddha Anubhaven Sabha Dhamma Anubhaven Sabha Sangha Anubhaven Sada Soti Bhavantute Devo Vasatu Kalene Sasa Sampati Hotucha Pito Bhavatu Lokocha Raja Bhavatu Dhammiko Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu. Dann ruhen wir uns gut aus und morgen fangen wir an wie üblich mit Qigong.